ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Wir hören 100 bemerkenswerte Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Und zwar, mein Name Jörg Albrecht und mir gegenüber sitzt Nora Gomringer. In der Tat. Heute mit Paul. Mhm. Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels von Wolf Ondratschek, der Regie von Heinz Hostnick aus dem Jahr 1969. Große Koproduktion WDR, BR, Hessischer Rundfunk, Saarländischer Rundfunk. Ein Stück Radiokunst, denn wenn man sich fragt, was passiert eigentlich, da sagt Wolf Ondratschek selbst, naja, der Lkw-Fahrer Paul fährt auf der Autobahn von München nach Hamburg und ab dann, ja, haben wir Einlassungen aus dem Radio, eine Überstimme, die hin und wieder auch einfach sagt, eine Ansage, Geräusch, Zitat, Bildwechsel. Mhm. Wir sind also sowohl im Stück als auch dekonstruiert dahinter. Wir kriegen die Bühnenanweisungen. Ja. Dann aber ergibt sich, weil man erst denkt, ja, gibt es mal einen Fluss? Gibt es eine Erzählung, die sich aus allem erschließt? Und dann merkt man, das ist der Fluss. Ich bin schon drin. Und ist nicht so lang als Produktion, aber sehr dicht. Und hat eine gute Länge, würde ich jetzt sagen, für die Art, wie es gemacht ist. Ja, stimmt. Man könnte es vielleicht auch gar nicht ertragen. Wäre es dann noch viel länger oder zu kurz, darf es fast nicht sein, weil es hat eine eigene Prägnanz. Insofern, dass auch die Sätze, die gesprochen werden am Anfang, ab einer Mitte wie gespiegelt, ins Gegenteil fast verkehrt werden und mitunter ad absurdum dann auch dastehen gegeneinander. Ja. Ich fand das auch so verblüffend. Ich kenne Wolf Ondratschek als Dichter. Ja. Und ich finde es so interessant, das ist der erste Dichter, den ich in meinem Kopf wirklich mir fest eingeprägt habe, als Dichter, der über Autos geschrieben hat. Mhm. Es gibt dieses herrliche Gedicht von ihm, In den Autos. Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment, dieses Gedicht ist aber 10 Jahre später als das Hörspiel. Naja, aber hier sind wir im LKW. Ja, und haben aber diese Stimmen, die eben auch eine Zeit begleiten. Deshalb finde ich es im wahrsten Sinne ein Blick aus einem Zeitfenster hinaus auf sprachliche Phänomene, auf wie glauben wir an Ansagen, also sprich auch wenn Nachrichten eingeblendet werden, disruptives Element oder eben auch verbindlich und verbindend. Aber Radiokunst, also nicht in dem Sinne ein Hörspiel, wie vielleicht auch Leute es erwarten würden. Und damit spielt Ondratschek ja auch. Ja, im Grunde geht es darum, all diese Regeln ja auch so in Frage zu stellen oder sogar abzuschaffen. Und in der Hinsicht ist es ja ein Klassiker des neuen Hörspiels, also eines der Stücke, die das neue Hörspiel überhaupt mitbegründet haben. Mhm. Es spielt ja auch mit dem stereophonen Raum, also wir hören es mal links, mal rechts, mal mittig, mal überall. Und das ist natürlich auch ein Ausloten dieser Form, also wie immer, wenn in der Medien- oder Kunstgeschichte etwas neu auftaucht, wird ja erstmal damit rumexperimentiert und das ist es im Grunde hier. Ja, oder eine ganze Zeit lang läuft es in eine bestimmte Richtung, wird sehr episch, wird groß, wird also fast schon wieder wie ein literarischer Text als Literatur rein abgesprochen und dann kippt es hin ins Experiment und auch in die Bespiegelung der Stringenz von Erzählung, von der Komplettheit und Intaktheit. Ja. Und ich finde wirklich bemerkenswert, dieses Zitat mittendrin, unter dem Wort Hörspiel stellen sich die Hörer ein Hörspiel vor. Und genau das kriegen sie eben nicht in der klassischen Form. Also weiß Ondratschek natürlich um die ganz klassische Form und präsentiert ja quasi mal eine Dekonstruktion, die aber spannend zu hören ist und auch gut funktioniert, finde ich. Ja, die den Gegenstand ja auch absolut ernst nimmt und dieses von innen und von außen blicken oder das machen, also ne, von innen auf diese Figur, aber dann auch von außen, wie wird das gemacht, das ist schon sehr besonders. Nur mal als Vergleich auch zu einem anderen Stück, das wir hier im Podcast haben, nämlich Apollo Amerika von Ferdinand Kriwet, das ja aus demselben Jahr stammt. Das nutzt ja technisch ähnliche Mittel, da geht es um die Mondlandung, aber es bleibt so ganz in dem Gegenstand und das meine ich nicht wertend, das eine ist jetzt nicht qualitativer für mich als das andere, aber Kriwet macht eigentlich nicht so ein Innen und Außen, indem er es so explizit thematisiert, sondern er schiebt das eher in die Form. Also wir wissen, er ist derjenige, der das alles aufzeichnet und beobachtet und hier bei Ondratschek wird diese Position aber noch viel mehr markiert und dadurch auch noch mehr vielleicht in Frage gestellt. Also sind wir natürlich auch mitten in dieser Zeit, Ende der 60er, wo überhaupt Erzählautoritäten oder Autoritäten auch von Geschichtsschreibung, von Politik und Gesellschaft in Frage gestellt werden. werden. Und gleichzeitig, das will ich eben sagen, ist der Gegenstand so ernst genommen bei beiden. Und das, das führt dazu, dass wir es heute auch noch mit hören können und es auch ernst nehmen, aber auch den Witz reinhören, der da drin liegt. Ja. Muss man sagen, Paolo hat wirklich auch ein anderes Leben, ein inneres Leben oder ein Ausdrucksleben wiederum als Hörspiel, weil es so anders durchrhythmisiert ist. Das stimmt. Weil die einzelnen Themenkomplexe so nacheinander angespielt werden und dann es ist auch lange der Mond lang. Und das ist interessant, dass du das findest, weil ich finde Paul disparater. Ich kann diesen Paul gar nicht. Paul. Ich meine ist Paul. Okay. Genau. Mhm. Paul ist disparater. Ja. Aber eben wie das Leben ja auch so disparat ist. Und wenig monothematisch meistens. Mhm. Ach, schön. Schön, dass wir das den Hörerinnen und Hörern jetzt mitgeben können. Ton ab. Zitat. Zu einem Anti-Baby-Jahr hat der indische Minister für Familienplanung, Dr. Sripati Chandrasekhar, seine Landsleute aufgerufen. Zum Gedächtnis an den Staatsgründer Mahatma Gandhi, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, sollen sich alle indischen Ehepaare 12 Monate lang des intimen Verkehrs enthalten. Der Minister erklärte, ein solcher Verzicht werde sowohl den Menschen als auch dem Lande nützen. Abstinenz sei noch immer die billigste und sicherste Verhütungsmethode, wenn auch vielleicht die schwerste. Von dem asketischen Führer der indischen Freiheitsbewegung Mahatma Gandhi heißt es, er habe im Alter von 37 Jahren auf jede sexuelle Betätigung verzichtet. Mahatma Gandhi wurde 78 Jahre alt. Geräusch. Fünf Uhr früh und das Husten der Bauersfrauen. 7%iges Gefälle. Geschwindigkeitsbegrenzung, danach wieder Steigungen. Immer wieder liest man in den Zeitungen, dass übermüdete belgische Busfahrer auf der Autobahn gegen Brückengeländer fahren. Schon der Großvater hieß Paul. Zitat. Wer hat angefangen? Die Araber oder die Israelis? Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels. Paul fährt einen LKW von München nach Hamburg. Paul sieht verschiedene Dinge, er denkt verschiedene Dinge, er denkt an verschiedene Dinge. Das wiederholt sich für Paul jeden Tag. Windwechsel. Dauerregen. Richtung Hamburg. An der Windschutzscheibe zerplatzt ein Vogel. Scheiße. Und mittlerweile wurde es Montag. Geräusch. Und mittlerweile wurde es Montag. Es war... Einmal. Paul heißt Paul. Das nenne ich Paul. Paul zieht sein Wasser aus der Hose. Einige wissen alles besser. Helmut behauptet, die Geheimnisse der Neger sind weiß. Peter sagt, natürlich haben die Araber angefangen. Unter Politik stellt man sich am besten ein Leben ohne Politik vor. Paul stellt sich unter dem Wort Autobahn das Wort Politik vor. Das Wort Ruhe. Das Wort Hitler. Es passieren Unfälle. Sicherheit links und rechts. Paul stellt sich unter dem Wort Autobahn das Wort Ordnung vor. Unter dem Geräusch eines fahrenden Lastkraftwagens stelle ich mir einen Mann namens Paul vor. Der Parkplatz ist leer. Hinter Hannover weiden die Kühe jetzt häufiger. Auf den Friedhöfen kümmern sich die Leute um frische Blumen. Unter dem Ausdruck frische Blumen stellt man sich das Wort Friedhof vor. Oder das Wort Braut. Unter dem Wort Hörspiel stellen sich die Hörer eines Hörspiels ein Hörspiel vor. Geräusch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit seinem dritten Programm. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Im Hörspielstudio senden wir heute in einer stereophonen Aufnahme Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels von Wolf Wondratschek. Realisation Heinz Hostnick. 5 Uhr früh. Auf der Gegenfahrbahn beginnt allmählich der Verkehr. Die Eltern kauen Wurstbrote. Die Kinder lachen. Sie schälen hartgekochte Eier und stellen sich das Meer vor. An den Tankstellen sitzen die Tiger. Die Zahl der Verkehrstoten hat sich gegenüber den vorangegangenen Jahren überall. München und das Husten der Bauersfrauen in Bayern. 7%iges Gefälle. Geschwindigkeitsbegrenzung und... Edith kitzelt. Der Beifahrer schläft. Diese Landschaft ist links und rechts ebenso üblich. Geräusch. Paul spuckt in die Hände, um das Lenkrad besser greifen zu können. Geräusch. Strecke Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt, Göttingen, Hannover. Die Beatles. Geräusch. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got for a little peace of mind. Ein Hörspiel muss nicht unbedingt ein Hörspiel sein. Das heißt, es muss nicht den Vorstellungen entsprechen, die ein Hörspielhörer von einem Hörspiel hat. Ein Hörspiel kann ein Beispiel dafür sein, dass ein Hörspiel nicht mehr das ist, was lange ein Hörspiel genannt wurde. Deshalb ist ein Hörspieltext nicht unbedingt ein Hörspieltext und ein Satz in einem Hörspiel nicht unbedingt ein Hörspielsatz und so weiter. Ich weiß überhaupt nicht, was sich ein anderer unter einem Hörspiel vorstellt. Ich weiß nicht, was ein Hörspiel ist. Ein Hörspiel ist nur ein Hörspiel. Dieses Hörspiel ist ein Hörbeispiel für das, was ich nicht mehr unter einem Hörspiel verstehe. Vielleicht kommt es aber dem nahe, was ein Hörspiel, wenn es aufhört, unbedingt ein Hörspiel sein zu wollen, sein kann. Zu Hause wünscht sich Paul eine Tochter. Unterwegs wünscht er sich eine Susi. Das Wort Susi ist eine Sache. Jean-Luc Godard. Da stand einer an einer Autobahneinfahrt. Ein Anhalter, er winkte, weil er mitgenommen werden wollte. Ein Wagen hielt. Der Fahrer kurbelte das Seitenfenster herunter, schaute den Anhalter an und fragte ihn, wer hat angefangen, die Araber oder die Israelis? Der Anhalter sagte, die Israelis. Daraufhin kurbelte der Fahrer das Seitenfenster wieder hoch und fuhr weg. Paul trägt auch sonntags keine Krawatten. Er würde seine Tochter vielleicht Edith nennen. Mit dem Chef lässt sich Paul auf keine Diskussionen ein. Am Anhänger seines Wagens klebt ein Plakat. Dieser Wagen kostet jährlich 18.000 D-Mark Steuer. Paul vergisst Witze immer wieder. Bayern München spielte in folgender Aufstellung. Zitat. Meier, Kupferschmidt, Pum, Olk, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Roth, Ohlhauser, Müller, Starek, Brenninger. Also Geräusch. Seit meine Frau gelesen hat, wie das ist mit dem Orgasmus, verlangt sie von mir mehr, als ich ihr geben kann. Sie kann überhaupt nicht mehr genug bekommen. Wenn ich nur daran denke, kriege ich schon Angst, dass... Paul ist ziemlich oft in München. Ich habe einfach keine Lust mehr. Früher. In den Dörfern entstehen Gewitter. Schweine leben auf dem Bauch. Was raten Paul Sie sagt einem Mann ficken. Wie... Geräusch. Bei hochsommerlichen Temperaturen sterben namhafte Persönlichkeiten. Servus. Paul möchte wieder einmal 24 Stunden lang besoffen sein. Es regnet. Der Verkehr hat zugenommen. Geräusch. Marilyn Monroe starb im August. Grüß Gott. Montag. Männergesangverein. Paul schlägt seinen Kollegen auf die Schulter. Er bestellt in der Raststätte ein Bier. In Ulm sind die Operationstische bereits überfüllt. Unter dem Wort Bauersfrau kann ich mir ein ganzes Dorf vorstellen. Ich stelle mir einen Knecht vor. Oder Eier. Oder Paul. Wahrscheinlich haben sich viele Frauen Faruk nackt vorgestellt. Die Rettungswache brachte die Frau sofort in ein Krankenhaus. Dort ist sie noch nicht aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht. Der Arzt stellte starke Unterkühlung und Schockeinwirkung fest. Er bezeichnete den Zustand der Frau als bedenklich. Es gibt noch Gesichter, die an die Währungsreform erinnern. Es gibt noch Leute also. Kunstwerke erkennt man an einem roten Faden. Nachts stehen die Wiesen senkrecht. In den Wäldern gruppieren sich die Förster. Die Polizei setzt Hubschrauber ein. 11:30 Uhr. Auch langweilige Mädchen haben ihren Spaß an der Sache. Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Frankfurt. Gas. Der Straßenzustandsbericht meldet. Paul spuckt über das halboffene Seitenfenster. Entweder Paul oder Zitat. Ich habe mich mit der Frage befasst, ob das, was wir in diesem Jahre in Deutschland und im Ausland erlebt haben, nur emotional bedingt ist. Ob es eine vorübergehende Eintrübung des politischen Horizontes war. Aber es war wohl etwas mehr. Es könnte eine wirkliche Änderung der politischen Großwetterlage werden, wenn wir uns nicht erfolgreich damit auseinandersetzen. Und zwar deshalb. Erstens, weil zweifellos einige Fehlentwicklungen und Krankheitssymptome unserer demokratischen Ordnung und Gesellschaft als Mitursachen für diese Entwicklung anzusehen sind und abgestellt werden müssen. Zweitens, weil in unserem Lande öffentlich zur Revolution und Gewaltanwendung aufgefordert werden kann, ohne dass daraus irgendeine Konsequenz entsteht. Ziel und Richtung des zum Beispiel vom SDS angeführten Linksprotestes gehen eindeutig nicht auf Reform, sondern auf die Zerstörung unserer heutigen gesellschaftlichen Ordnung. Was hat es für einen Sinn, sich über diese oder jene Erscheinung aufzuregen, wenn man es zulässt, dass Revolution nicht nur theoretisch propagiert, sondern in der pragmatischen Anwendungsformen systematisch sozusagen auf dem Wege der Instruktion gelehrt wird. Hier muss dieser Staat so viel Vertrauen zu sich selber haben, dass er dagegen mit seinen Ordnungskräften antritt, um keinen Raum zu lassen. Und drittens, weil der linke Neovandalismus des SDS und Konsorten an unseren Universitäten nicht nur allmählich zu einem unerträglichen Ärgernis für unseren ganzen Staat wird, sondern weil durch dieses Randalierertum Freiheit von Forschung und Lehre ernsthaft in Frage gestellt wird. Offiziere halten den Atem an. Paul kratzt sich am Kopf. Seine Schildmütze begünstigt den Haarausfall. Es ist möglich, dass Paul während seiner Fahrt von München nach Hamburg an folgende Wörter denkt. Soraya. Schwein. Salat. Männergesangverein. Schenkel. Mexiko. Uwe Seeler. Kino. Onassis. Soraya. Was ist der Unterschied Schwein, zwischen einer Maus Salat, und einem Elefant? Was ist der Unterschied zwischen einer Schenke, Maus und einem Mexiko, Elefant? Mexiko. Was ist der Seele? Kino. Onassis. Susi hat einen ganzen Schwanz voll Männer. Paul arbeitet schon seit Jahren für die Zanker und Co. Früher verdiente er bei der Bundesbahn. Paul ärgert sich nicht mehr über Verkehrsunfälle. Der Sonntag ist wie eine Faust mit einem kleinen Loch. Der Sonntag ist wie ein kleines Kind, das vor einem Elefanten steht. Der Sonntag ist wie eine Tablette. Oder wie Susi, wenn Paul gut oder aufgelegt wie Paul, wenn Susi gut aufgelegt ist. Der Sonntag ist wie etwas Weiches, mit dem man kaum etwas anfangen kann. Der Sonntag ist wie eine Familie mit Verwandten in der DDR. Der Sonntag ist wie eine Pause. »12:45 Uhr. Lyriker hören auf zu weinen und beginnen zu schreiben. Das ist links und rechts immer noch so üblich. Verschiedene Geräusche, die etwas mit Paul zu tun haben. Geräusch 1. Geräusch 2. Geräusch 3. Geräusch 4. Scheiße. Geräusch 5. Geräusch 6. Geräusch 7. Ich wusste, dass mein Leben in eine Sackgasse geraten war. Achim und ich waren einander fremd geworden. Unsere Ehe war kein Miteinander mehr, sondern ein laues und gleichgültiges Nebeneinander. Bedeutete die Tatsache, dass er eine Freundin hatte, da noch eine große Überraschung für mich? Der Unterschied zwischen einer Maus und einem Elefanten ist, dass wenn Paul an seine Frau denkt, Denkt er an den kleinen Gemüsegarten hinter dem Haus. Du bist jünger geworden. Er hat Peter angelegt. Sagt Paul zu seiner Frau, wenn er nach Hause kommt. Hat er mit Holzwolle gegen Schnecken geschützt. Sie antwortet, das sei nur Einbildung. Dann nimmt Bruce ihr die Zeit mit ins Badezimmer. Wurde zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Geräusch. Auf der Autobahn stehen jetzt überall Männer in kurzen Hosen herum. Ein Bauer hat nur einen Gedanken. Die Leichen werden von den Sanitätern sofort zugedeckt. Paul fährt auf die Kriechspur. Er ist seit 11 Jahren verheiratet. Sonnen kämpfen gemeinsam um ihre Bedeutung. Was hat dieser Satz mit Paul zu tun? Geräusch. Aber ein Knecht hat 2 Gedanken. Die Frauen kämmen sich. Die Ehefrau weint. Augenzeugen setzen die Sonnenbrillen ab. Der Verkehr hat zugenommen. Was hat Paul mit diesen Sätzen zu tun? Paul schwitzt unter den Achseln. Unter dem Wort Nonne stellt sich Paul das Gegenteil vor. Zwischen Karlsruhe und Darmstadt vergeht Paul das Lachen. Vor Göttingen baut die Bundesrepublik Deutschland. Es kommt zu Stauungen. Paul liest Kriminalromane auf der Toilette. Holländer. Schütteln den Kopf. Engländer korrigieren. Den Rückspiegel. Italiener. Pfeifen. Durch die Deutsche. Zähne. Kauen Fingernägel. Holländer. Schütteln den Engländer korrigieren. Den Kopf. Italiener. Kauen Zähne. Deutsche. Pfeifen. Durch die Fingernägel. Holländer. Korrigieren. Zähne. Engländer. Schütteln. Fingernägel. Italiener. Kauen. Deutsche. Alles geschieht gleichzeitig. Geräusch. Fußballplätze. Zu diesen Wiesen sagen Paul und Hugo Heimat. Pauls Beifahrer ist Mitglied eines Männergesangvereins. Im August sterben ganze Geschlechter. Es regnet in Strömen. 221 Kilometer. In einem Wildwestfilm spielen 100 spanische Gastarbeiter 250 amerikanische Schurken. Geräusch. Zitat. Ich bin Arbeiter und arbeite in einer Staubsaugerfabrik. Meine Frau... Geräusch eines stark bremsenden Autos. Könnte einen Staubsauger gut gebrauchen. Darum nehme ich jeden Tag ein Einzelteil mit. Zu Hause will ich den Staubsauger zusammensetzen. Aber wie ich es auch mache, es wird immer eine Maschinenpistole daraus. Paul liest keine Gedichte. Alles, was Paul liest, wird entweder zu einem Kriminalroman oder zu einer Liebesgeschichte. Er verdient so wenig, dass er sich nicht leisten kann, über sich nachzudenken. Hinter jedem Busch geschieht dasselbe. Schon der Großvater hieß Paul. Die Urlauber werden auf die Landstraße umgeleitet. Mittags bestellt Paul in der Raststätte eine Suppe. Jetzt werden die Augen flacher. Hinter Hannover weiden die Kühe schwarz-weiß. Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels. Paul fährt einen LKW von München nach Hamburg. Paul sieht verschiedene Dinge, er erinnert sich an verschiedene Dinge, er denkt verschiedene Dinge, er denkt an verschiedene Dinge. Das wiederholt sich jeden Tag. Das nenne ich Paul. Bevor Mutter überhaupt etwas sagt, sagt sie, wie oft soll ich es dir noch sagen? Was natürlich ist, ist es gar nicht. Und was jetzt in aller Welt vor sich geht, was in meiner Jugend vor sich gegangen ist, als wir zum Wandervogel und nachher, weil wir ja brave Leute waren, zu Neudeutschland oder zu Quickborn gingen, nicht wahr? Was da vor sich ging, wie wir protestierten, nun, wir haben es harmloser gemacht mit Schillerkragen und kurzen Hosen und Wanderschuhen, nicht wahr, und Klampfe in der Hand. Das ist etwas, was sehr schwer in Formen zu fassen ist. Ich kann nur Folgendes sagen. Wir dürfen dieser Bewegung in der Jugend, nun sage ich in der Jugend, und damit scheide ich von vornherein und unbarmherzig aus, diese Rabauken, die gar kein Recht haben, als repräsentativ für unsere Jugend zu gelten. Wir haben Fehler gemacht. Gewisse Radikalinskis haben deswegen Erfolg gehabt, weil sie sich gewisser Probleme angenommen haben, die vor allem die studentische Jugend brennend beschäftigt haben, zum Beispiel die Hochschulreform. Jeder, der weiß, wie ich mich in den Jahren in Stuttgart gerade um dieses Problem gekümmert habe, wie ich versucht habe, da es bei alten Universitäten nicht gelingen wollte, durch die Gründung neuer Universitäten sozusagen ein Stachel in das Fleisch unserer alten universitären Tradition zu drücken, der kann nicht sagen, dass wir nichts getan hätten. Wir haben viel getan. Aber wir haben es nicht überzeugend genug getan gegenüber diesen Studenten. Und deswegen sind sie zunächst den Radikalinskis nachgelaufen. Das nenne ich Paul. Wenn ich an Paul denke, denke ich an verschiedene Dinge. An die Paul nicht denkt, wenn er an wenn verschiedene Dinge denkt. Wenn ich Paul sehe, erinnere ich mich an verschiedene Dinge. Der Arzt geht mit einer Tasche von Haus zu Haus. Eier kochen im Galopp. Vorsicht, Seitenwind! Bei Regenwetter gewöhnt man Wehrpflichtige an den Ernstfall. Diese Welt macht es den Fotografen wirklich leicht. An die Paul sich nicht erinnert. Wenn er sich an verschiedene Dinge erinnert. Paul bezahlt seine Suppe, er steht auf, schiebt den Stuhl zurück und geht hinaus. Draußen zieht er eine Packung Rothändler aus dem Automat. Zitat. Ich bin Student an einer Ingenieurschule. Im Augenblick arbeite ich... Geräusch eines Polizeiwagens mit heulendem Martinshorn. In einer Staubsaugerfabrik. Ich glaube aber, dass es nicht wahr. Und die Fabrik stellt Maschinenpistolen für Portugal her. Diesen Beweis könnten wir gut brauchen. Deshalb nehme ich jeden Tag ein Einzelteil mit. Zu Hause will ich die Maschinenpistole zusammensetzen. Aber wie ich es auch mache, es wird immer ein Staubsauger daraus. Die Zanker & Co. ist ein Riesenunternehmen, aber Paul kommt auf keinen grünen Zweig. Er wünscht sich zwar eine Tochter. Vielleicht würde er sie Edith nennen, aber mit Edith müssten sie sich noch mehr einschränken. Paul gibt Gas. Spezialisten sind auf einer Seite. Es ist höchste Zeit. Ein Geräusch, das Paul liebt, wenn er seine Ruhe haben will. Viele dieser Geräusche ergeben das, was sich Paul unter einem grünen Zweig vorstellt. Paul ist kein Zufall. Manchmal stellt sich Paul einen grünen Zweig so vor. Geräusch. Manchmal ist das einlaufende Badewasser ein grüner Zweig. Manchmal ist Susi ein grüner Zweig. An Pauls Jackett fehlt ein Knopf. Wenn es so weiter regnet... Mahatma Gandhi wurde 78 Jahre alt. Ein amerikanischer Panzerkonvoi. Hört es heute nicht mehr auf. Fährt rechts auf der Kriegsspur. Hassel! Also... Geräusch. Ich bin Ingenieur in einem Elektrokonzern. Die Arbeiter glauben, wir stellen Staubsauger her. Die Studenten glauben, wir stellen Maschinenpistolen her. Diese Maschinenpistole kann ein nützlicher Haushaltsgegenstand werden. Dieser Staubsauger kann eine nützliche Waffe werden. Was wir herstellen, das liegt an den Arbeitern, Studenten und Ingenieuren. Geräusch. Einen guten Witz spürt man überall. Wie Kinder auf dem Rücksitz. Hartgekochte. Eierschälen. Paul heißt Paul. Jeden Tag geschieht dasselbe wie... Die Leute drüben vorbeifahren. Hintereinander. Überholen. Spürt man überall. 14. August und Hugo wacht endlich auf. Die Autobahn ist ein roter Faden. In der Ebene stehen Panzer. Kühe. Hugo hat Durst. Beide sind gebürtige Hamburger. Sie wechseln einander ab. Rauf und runter. 18.000 D-Mark Steuern. Hühner und Schweine und Geld. Hugo hat geträumt, dass morgen Sonntag ist. Er schwitzt so stark, dass ihm Paul sagt, dass er stark schwitzt. Es stinkt nach Benzin. Hannover! 17.20 Uhr. Paul steckt sich die 28. Zigarette an. Hugo knöpft sein rotkariertes Hemd zu. Bei jedem Herzstich denkt Paul an sein Gehaltskonto. Er denkt an den grünen Zweig. Hugo. Schweine leben auf dem Bauch. Er fragt sich, ob Hugo an der Windschutzscheibe auch manchmal Herzstiche hat. Sie haben Eisenteile geladen. Zerplatzt ein Vogel. Zum Beispiel ein Hörbeispiel. Ich weiß beispielsweise, was Sie sich jetzt unter einem Hörbeispiel vorstellen. Geräusch. Geräusch. Geräusch. Wer schlägt seine Dauerregen, Steigungen, Kriegsspur, Leberplan, Straßenbenutzungsgebühren, Wetterbericht, dritter Gang, Baustellen, Polizei, Langsamfahren, Vorsicht, Leitungen, 7% des Rundfunkbruchs, Wohlverbohren, die in den Süden fahren, an die er sich nicht erinnert, Hamburg 69 Kilometer, Stundenrasse, Umleitung, Polizei, amerikanischer Panzerkonvoi, trotz des Regens ist nicht die Summe gut, dass ihm Paul Tempo fahren kann. Das nenne ich Paul. Schon sieht er Paul anders aus. Lassen sich Sätze sagen, Schmerztabletten, die mit nichts zu tun haben. Paul zündet sich eine Zigarette Bauarbeiten. Paul ist auch etwas anderes. Geräusch 7 ist eine Zeitung vom Tage, die Paul jeden Tag in der Frühstückspause liest. Der Fall Brüne geht weiter. Der Fußball ist rund. Der Wetterfrosch meint. Das Wochenende wird gefährlich. Paul ist katholisch. Hugo sitzt jetzt am Steuer und flucht. Er hat einen Onkel in der DDR. Auch das Geräusch 5 hat etwas mit Paul zu tun. Ein Satz über Paul ist auch ein Satz über das, was ich mir unter dem Wort Paul vorstellen kann. Na also. Das Blut aus den Pulsadern hatte den Schnee in weitem Umkreis gerötet. Mir war Hundeelend zumute, als der Polizist das Laken zurückschlug. Es gibt noch Leute also. Offiziere halten den Atem an. Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels. Von Wolf Wondratschek. Kunstwerke erkennt man an einem roten Faden. Paul kratzt sich am Kopf. Die Sprecher waren... Es ist möglich, dass Paul während seiner Fahrt von München nach Hamburg an folgende Wörter denkt. Brigitte Dryander. Soraya. Auch langweilige Mädchen haben Peter ihren Spitz, Spaß an der Sache. Werner Hanfgarn. Erich Herr. Männergesangverein. Stuttgart. Karlsruhe. Heidelberg. Frankfurt. Gerd Peiser. Olaf Schenke, Kweiser, Mexiko, Arnold Richter, Gas. Der Straßenzustandsbericht meldet. Zwischen einer Maus und einem Elefanten. Lothar Rollauer, Werner Runzhagen, Robert Seibert, Ludolf Leidl. Susi hat einen ganzen Spaß von wieder Paul oder Toningenieur Eduard Kramer. Schnitt. Marlies Mattens, Regieassistent Christa Frischbaum, Regie Heinz Hostnick. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks, des Bayerischen, des Hessischen und des Saarländischen Rundfunks.